Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 18. September 1792. Ich habe meine Antwort ein paar Posttage aufgeschoben, um dir zugleich von dem Inhalte des Zerbster Testaments Nachricht geben zu können, aber man ist viel zu förmlich, um über so etwas vor Ablauf der 4 Wochen zu schreiben. Alles, was ich weiß, ist, dass ein Universitätsbekannter, der in Zerbst Konrektor und bei Schindler sehr bekannt ist, schreibt, A habe mich trefflich im Testamente bedacht, aber was diesem Ehrenmanne trefflich heißt, kann ich noch nicht enträtseln. Es könnte leicht wenig sein, weil er nie viel Geld in Händen gehabt hat. Huber hat sich erklärt und wenigstens offenherzig genug. Er fühlt sich verändert, sagt er, hat einen Aufsatz an mich darüber angefangen, aber die Erklärung auf eine persönliche Zusammenkunft verschoben. Er habe geschwiegen, solange er die Folgen der Wahrheit nicht habe absehen können, aber verlangte Wahrheit könne er nicht vorenthalten. Ich habe ihm sehr kalt geantwortet und bloß darauf aufmerksam gemacht, dass er die Folgen des Schweigens auch gegen mich noch weniger voraussehen konnte und dass es nicht fein war, mehrere Jahre von D. Leben seiner Weichlichkeit aufzuopfern. D. beträgt sich sehr gut im ersten Momente, fühlte sie es tief, aber schon jetzt ist sie ziemlich beruhigt darüber. Sie wird immer mehr überzeugt, wie wenig sie verloren hat, und bald wird sie ruhig daran denken können. Ihre Gesundheit scheint nicht dadurch gelitten zu haben. Meinen herzlichen Glückwunsch zum Besuche deiner Mutter. Es muß dich freuen, sie nach einer so langen Entfernung einmal wieder zu sehen. Nach deinem Briefe zu schließen, geht es jetzt gut mit deiner Gesundheit, und die 5 Kalenderbogen werden auch schon fertig werden, so daß du hoffentlich durch nichts gestört werden wirst. Hätte ich nach Zerbst reisen müssen, so hätte ich dich in der Michaelismesse um eine Zusammenkunft in Leipzig gebeten, aber die Tante schreibt mir, dass sie mich jetzt zu Geschäften nicht braucht, weil sie Teilhaberin der Handlung bleibt. Auf Ostern sehen wir uns gewiss. Die Kritik der Offenbarung habe ich angefangen zu lesen, aber noch nicht geendigt. Merkwürdig und reichhaltig ist dies Produkt gewiss. Ob es aber für mich befriedigend sein werde, getraue ich mir noch nicht zu entscheiden. Minna klagt, dass das versprochene Buch in ihre Bibliothek noch nicht angekommen ist. Vermutlich sind es deine kleineren Schriften. Dein K.